Sehr schwach fühle ich mich jetzt im Augenblick. Aber es scheint, die Krankheit ist vergangen. Ich wusste, dass sie vergehen wird, als ich vorhin hinausging. Übrigens, bis zum Haus Potschinkow sind es kaum 2 Schritte von hier. Jetzt gehe ich unbedingt zu Rasumichin, auch wenn es nicht nur 2 Schritte wären. Mag er die Wette gewinnen. Mag er auch sein Vergnügen haben. Macht nichts. Soll er's haben. Kraft. Kraft ist nötig. Ohne Kraft kann man nichts erringen. Kraft aber muss wieder durch Kraft erworben werden. Eben das aber wissen Sie nicht, fügte er stolz und selbstbewusst hinzu, und er verließ die Brücke, physisch kaum noch imstande, die Füße zu heben. Der Stolz aber und das Selbstvertrauen wuchsen mit jeder Minute in ihm. Im nächsten Augenblick war er schon ein anderer Mensch als im vorhergegangenen. Was war denn mit ihm Besonderes geschehen, das ihn so verwandelt hatte? Er glaubte plötzlich, wie ein Ertrinkender, der nach einem Strohhalm greift, dass es noch Leben gab für ihn, dass sein Leben doch noch nicht zugleich mit der alten gestorben sei. Vielleicht war er zu eilig mit der Schlussfolgerung, aber daran dachte er nicht. »Aber ich habe doch gebeten, des Knechtes Rodion im Gebet zu gedenken«, durchzuckte es seine Gedanken. »Nun ja, das ist für alle Fälle«, fügte er hinzu und musste sogleich darüber lachen. Er befand sich in ausgezeichneter Stimmung. Rasumichin fand er mit Leichtigkeit. Im Hause Potschinkow kannte man schon den neuen Mieter, und der Hausmeister zeigte ihm sofort den Weg. Schon auf der Treppe konnte man den Lärm und die lebhaften Stimmen einer großen Gesellschaft vernehmen. Die Tür zur Treppe stand sperrangelweit offen. Man hörte, wie geschrien und gestritten wurde. Rasumichins Zimmer war ziemlich groß. Es waren etwa 15 Menschen bei ihm. Raskolnikow blieb im Flur stehen. Hier hinter einer Trennwand waren 2 Mädchen der Wirtsleute mit 2 großen Samowaren beschäftigt, neben Flaschen, Tellern und Schüsseln mit Pasteten und Imbiss, die aus der Küche der Wirtsleute hierher geschafft worden waren. Raskolnikow ließ Rasumichin herausrufen. Der kam freudig überrascht herausgelaufen. Man merkte beim ersten Blick, dass er schon viel getrunken hatte, und obwohl Rasumichin nie richtig betrunken wurde, konnte man ihm diesmal doch etwas anmerken. »Höre«, beeilte sich Raskolnikow, »ich bin nur hergekommen, um dir zu sagen, dass du die Wette gewonnen hast und dass tatsächlich niemand wissen kann, was alles mit ihm geschieht. Hineingehen kann ich nicht. Ich fühle mich so schwach, dass ich fürchte, gleich hinzufallen. Und darum sage ich dir gleich guten Abend und lebe wohl. Aber morgen komm du zu mir.«